Dialoge, Seite 87. Ich werde die verfassungsmäßigen Einrichtungen nicht unmittelbar zerstören, sondern ich werde sie eine nach der anderen mit einer unmerklichen Handbewegung ergreifen, um den Mechanismus in Unordnung zu bringen. So werde ich der Reihe nach die Rechtsprechung, das Wahlrecht, die Presse, die individuelle Freiheit, das Erziehungswesen verändern.